Sollten wir was ändern hier in Hamm? Ja, also ich weiß nicht, also ich finde Hamm eigentlich, ich kritisiere es zwar immer so gerne, es ist halt normal, also wenn ich mir manchmal so die Leute aus meiner Generation angucke, dann sind halt schon so ein paar dabei, wo ich mir denke so, ja, okay, die könnten vielleicht ein bisschen besser sein, aber ich denke, das ist eigentlich normal. Besser in welcher Beziehung? Ja, was vielleicht so Erziehung angeht, also was heißt Erziehung, sind viele dabei, die rauchen viel, obwohl sie halt noch sehr relativ jung sind oder halt nicht mehr so viel Wert legen auf Familie, auf halt Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, die halt, weiß nicht, jeden Tag sich Alkohol konsumieren und Scheiße wirklich zu Mädchen sind. Das ist viel, aber ich denke mal, das ist nicht nur hier in Hamm. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich wirklich noch meine Freundesgruppe habe, die wirklich viel Wert auf so die wichtigen Sachen im Leben hat, so wo man noch wirklich halt so normal sein kann, wo man sich nicht verstellen muss oder unbedingt sich anpassen muss und jeden Tag rauchen gehen muss, um halt so cool zu sein, sag ich mal. Und deine Freunde sind Deutsche, oder? Ich habe viele deutsche Freunde, aber auch ich habe auch viele Freunde, die so sind wie ich, also mit zwei Nationalitäten. Zum Beispiel eine Freundin ist Italienerin und Serbin. Das ist halt auch schön, halt mit so welchen Leuten viel zu tun haben, weil die halt wissen, wie es ist, so ist, in zwei Kulturen aufzuwachsen. Und ja, und dann habe ich natürlich auch meine deutschen Freunde, mit denen, das sind gar nicht mehr so viele. Also ich habe wirklich Freunde so aus allen, nicht allen Ländern, aber aus vielen verschiedenen Kulturen. Und es ist schön, also man merkt wirklich, dass die Person in zwei Kulturen aufgewachsen ist oder irgendwo anders, wenn man, und jetzt nur die deutsche Freundin, aber wirklich alle sind super lieb. Also ich habe sie wirklich echt gerne. Also es ist immer besser, einen kleineren Freundeskreis zu haben, der wirklich ein gutes Gefühl gibt, als ganz viele Freunde, die irgendwie ein bisschen doof zu einem sind. Okay.